ausgefädelt. Jetzt geht's los. Yeah. Ja. Alex macht's nicht. Thomas macht die Einladung von Hornstrecke. Nummer? 26. 26, so alt wie ich jung bin. Ja, die, also mit unserer Regelmäßigkeit schaffen wir auch die Jahre bald, oder? Die Zahl bezeichnet. Ja, 10 Jahre 100 Shows. Nee, andersrum. 100 Jahre 10 Shows. Das 10 Jahre 100 Shows ist trotzdem hoch. Echt knapp. Also da war auch schlecht als Band gewesen. Na, das stimmt. Das ist ein Insider. Ja gut. Nein, den konnte ich nicht ahnen. Wir haben mehr Gäste als sonst. Die Chevins sind da, fast alle. Bis auf den Typen, wo wir Namen nicht wissen. Da ist Nave und die Ulrike. Nave wohnt in Dresden und Ulrike kommt aus dem... Ulrike. Und die kommt aus dem fernen Chemnitz. Immer aus Chemnitz, oder? Immer aus Chemnitz. Netschi immer, aber vorne war woanders. Aber jetzt immer. Ja. Okay, ich bin heute wirklich raus. Also okay. Ja, warum? Also ein Grund ist eigentlich, dass der Nave immer gejammert hat, dass wir so viel falsch sagen. Ich habe mich in die Show reingebettelt, weil ich eigentlich nur Musik spielen wollte und euch korrigieren will, wenn ihr Fehler macht. Nee, ich bin eigentlich immer froh, wenn jemand sagt, dass er, ich habe heute auch die Marlene getroffen, die macht mal Opalt. Oh ja, Rockfan. Die hat Death sich gewünscht. Die bekannte Death-Metal-Band, die lange gespielt haben. Ja. Ein Fehler zum Beispiel. So, warte, jetzt fällt mir schon wieder ein, dass wir schon wieder dieses Intro-Lied nicht besprochen haben. Bummer heißt es. Bummer. Wer, von wem war das? Es war von mir. Hat die Ricke empfohlen, aber ich habe mir auf den Stick gezogen und dann... Hab's vorne gekauft im Internet. Tanzbar. Ja. Die sind, glaube ich, aus Kanada, oder? Ich dachte. Montreal stand. Kannst du ja nicht dein. Der Nave macht sein Laptop auf und wir machen hier ein bisschen Live-Recherche. Weil ich habe alle meine Songs, die ich ausgesucht habe heute, die wollte ich eigentlich schon vor über einem Monat spielen und hatte mich auch belesen, aber habe jetzt alles vergessen. Aus Montreal. Ja. Montreal ist irgendwo in Kanada. Das ist Quebec, Kanada. Das ist der französische Teil von Kanada. Der Franzosen. Sacre bleu. Weiß jemand, was das heißt? Das habe ich mich heute gefragt. Na, Sacre ist heilig. Sacre ja, bleu. Das, so weit habe ich es auch noch gekonnt. Na, bleu ist das nicht. Was ist Cordon bleu? Cordon bleu. Ich guck mal bei Leo nach. Übrigens war Chevin in Paris. Ach ja, was für ein Konzert. Wieder. Das hat man aber schon, glaube ich. Ich dachte, wir reden heute nicht über Chevin. Wir reden nicht über Chevin. Wir reden über Musik. Okay. Da gibt es auch den nächsten Block jetzt. Ah ne, Ricke, willst du noch was sagen? Hä? Stimmt, wir haben Ricke ist mit dabei, weil Ricke jetzt auch bei Chevin mitspielt, weil Ricke eine super dufte Person ist. Danke, Thomas. Wie bitte. Nett. Und du hast mich gefragt, ob ich mitkommen wollte. Stimmt, und du wolltest. Und da habe ich immer gesagt, na, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und du kannst es. Jeder kann alles. Das geht schon. Rumsitzen und quatschen. So, noch ein bisschen reden und dann geht es gut. So, also um nochmal auf Bummer zurückzukommen, weil es mich auch interessiert, mehr wegen Montreal. Ah, die Schlüssel. Weiß man dazu jetzt nicht. Ich finde das Cover schick, weil die Leute anscheinend tanzen in einer verzerrten Ist das eine 7-Inch-Nave, siehst du was? Bitte? Ist das eine 7-Inch von denen? Was, das Bummer? Ja. Das ist eine 7-Inch. Ja, ich dachte, ne? Das gibt's hier irgendwie nur digital. Gibt's auf Bandcamp, jedenfalls ist die auf. Da sind nur drei Songs. Die drei Songs. Da sind drei Songs drauf. Die sind toll und die älteren Sachen finde ich nicht ganz so geil. Aha. Doch, sind sie auch. Findest du? Ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich gehört habe. Weil es war ein bisschen normal. Früher war alles schlechter. Ja, früher. 2012. Na gut. Okay, nächster Block. Willst du was wünschen, jemand? Willst jemand was wünschen? Nein, mir ist das egal. Gut, Nave, los. Was hat ein Nave? Ich, an. Wenn wir gerade auf Bandcamp sind und Bands, die es da gibt, für umsonst. Ich habe irgendwann in meiner Zeit, in den letzten Wochen, in denen ich Punkrock ganz toll fand, mich auf Blogspot mal wieder rumgetrieben und die Band I Was Afraid entdeckt mit dem sehr schönen Albumtitel No Love, das ist irgendwie eine Band aus Arkansas, USA. Ja. Die eine sehr interessante Mischung aus Punkrock mit so, keine Ahnung, so Emo und wird auf ihrer Seite als Showgaze bezeichnet machen. Ja, das ist so Showgaze. Showgaze ist ja witzig, aber eigentlich heißt es doch Showgaze. Das wäre ein geiles neues Genre. Eigentlich das heißt Showgaze, weil das, glaube ich, tatsächlich davon abgeleitet ist, dass die Leute auf ihre Schuhe... Aber dann heißt es doch Showgaze. Schuh. Ach so, Show. Ach, Show. Show, Schuh. Wie gucken. Nein, wie Schuh, ja doch. Showgaze ist schon richtig. Zeigen gucken. Genau, aber der Song, den ich mir ausgewählt habe, der geht ziemlich straight nach vorne und den könnten wir ja anhören. Voll die Schnauze. Feuer. Das kann man sich auch umsonst halt auf Bandcamp runterladen. Kuss nicht. Okay, Feuer. Was haben wir noch gehört? Das war Caves mit dem Lied Run. So jetzt, wollen wir noch was sagen zu den Songs? Ich denke, die Texte waren gut, angeblich. Der Text von dem ersten Song war gut. Also eigentlich wie die ganze Band, ich finde die sehr, sehr gut. Das fängt bei dem Bandnamen an. Ist halt sehr, sehr... Die Leute sind, glaube ich, auch sehr, sehr jung, wenn man sich so Bandfotos von denen anguckt. Sind die, wenn überhaupt, höchstens Anfang 20 oder sowas. Und von Liebe verschont. Wahrscheinlich eher darunter. Von Liebe verschont. Die heißen nur Love. Genau. Nein, nee, so heißt das Album. Das echt, ich finde, das kann man sich sehr, sehr, sehr, sehr gut anhören. Das gefällt mir gut. Ja. Und mit dem Text kann ich mich auch identifizieren. Es geht um Räume. Zu Hause bleiben und Tür zumachen. Das ist eine feine Sache. Ja, früher ging das noch. Hat er in der das Leben ja, gepackt. Kleine Selbstzensur. So. Caves. Hallo Kerstin. Gut. Ja? Erzähl mal was zu Caves, Ricke. Zu Caves? Ja. Ihr wart in Leipzig. Sehr, sehr gute Band. Wir haben da letztens, wir waren zu Jojo Records Release Party. Jojo? 15 Jahre Jojo. Jojo. Ja, stimmt. Ah, okay. Und da haben die gespielt im Toho, im ominösen Z-Club. Z-Club, warum? Nee, da habe ich schon eine Geschichte dazu. Und das Konzert war sehr, sehr, sehr gut. Und der Thomas hat seine Brille verloren. Und wiedergefunden. Okay. Nee, aber wiedergefunden worden. Ja. Die wurde wiedergefunden gegen seinen Willen. Na, meine wurde ja mal zertreten. Also nicht zertreten, die war dann halt nur saukrumm, aber die haben das für einen 5 Uhr wieder repariert gekriegt, was ich im Leben nicht gedacht hätte. Ich habe gedacht, die ist mir von der Nase geflogen und ich dachte, ja, das war's. Ja. Bevor ich mir jetzt im Affen mache, mal auf den Boden krabsch und alle zur Seite drücke und sag, noch die Finger zertreten kriegst, ne? Haben das dann andere für mich gemacht? Also ich habe gedacht, das ist weg, ja, kaputt. Und ja, ich habe es halt sein lassen. Ich habe trotzdem ab und zu versucht, runter zu gucken, ohne dass jemand sieht, dass ich runter gucke. Und da war die einfach weg. Die war wirklich weg. Und ich dachte, so eine Scheiße. Da habe ich weitergemacht mit Togo. Ja. Ich war schon ein bisschen betrunken. Und dann bin ich irgendwann raus, weil ich meine, die suchen jetzt nach der Brille. Das war zu peinlich. Ja. Dann hat die Bänder gesagt, is someone something missing? Und was hat die gesagt? Ich weiß nicht. Wer was sucht. Ob jemand was verloren hat. Das ist mir zu blöd, dann bin ich raus. Und dann war ich am Klo und dann wurde gesagt, ich habe die Brille wieder da. Und die Brille war unversehrt. Die lag irgendwo anders, aber da ist jemand doch rumgedreht. Die ist vielleicht direkt auf irgendwas Weiches anderes, auf dem Rucksack von jemandem. Ich weiß nicht, voll blöd dort zu stehen und zu denken, oh, scheiße, ich müsste die eigentlich suchen jetzt, aber es ist mir zu blöd. Weil sich aus wie der seine Brille verloren hat. Ja, nachvollziehbar, da will man ja nicht sein. Aber ich wollte nicht unterbrechen, weiter? Der Depp. Ja, das wollte ich sagen. Das war die beste Geschichte davon? Es war lustig. Es war ein wunderschöner Abend. Alle waren betrunken. Hat er getanzt. Und ja, was hat er noch gespielt? Ja, ich fand's gut. Ja, ich bin wirklich ziemlich gut. Das hat er jetzt nicht nur Caves gespielt, sondern... Nein, zwei britische Bands und noch eine deutsche Band. Und bei der britischen Band war die eine dicke, wo ich von erzählt habe, wo der Typ mit Glatze, fein säuberlich rasiertem Bart... Und dem, was war das für eine Band? Iron Maiden natürlich. Fußball-Migi. Ah, stimmt. Gitarre gespielt. Nee, Basketball-Trikot. Nee, Fußball. Naja, es war ein Fußball-Trikot. Achso, aber in diesem ekligen Plastikstoff? Ja. Und dann, ja, es war nicht ganz klar, woher die sind, aber ich habe mir schon gedacht, dass es Briten sind, das waren Briten. Sie haben extrem undeutlich Englisch geredet. Und dann noch eine Band, die deutsche Band fand ich am Ende auch nicht so schlecht, hier diese Underparts. Die waren an sich zwar ein bisschen normal, nicht so weltbewegend, aber live, der Sänger hat schon Spaß. Fand ich gut. Ja, du hattest auch Spaß. Ich hatte viel Spaß. Haben zwei Leute von Deny Everything mitgespielt. Das hat man auch gehört, finde ich irgendwie. Ja. Okay. Vielleicht habe ich es auch nur gehört. Noch was, Digga? Ich habe prächtige. Seifenblasen. Oh ja, die waren witzig. Wieso das denn? Ja, Seifenblasen halt. Es gab Seifenblasen. Nein, siehst du, es wurde gesagt, das ist unsere Lichtshow. Und dann gab es genau. So ein Seifenblasen-Ding. So ein Seifenblasen-Schwert. Ja, genau. Ach, ein Schwert, wo so ganz viele rauskommen. Das war der Spruch, das ist unsere Lichtshow, war schon richtig. Ja, das war gut. Ich ein bisschen gelacht. Das war schon. Aber da hat man dann immer diese seifige Substanz auf der... Die haben sie ja nicht mit eingerieben. Ja, schön. Dann habt mehr geredet als sonst. Ihr habt wenigstens Spaß, ne? Ich muss nur... Nee. Bist du bald fertig mit dem Studium? Ja, aber ich war die Woche war ich am Donnerstag war ich auf einem Konzert in Erlangen und da waren war unser zu dritt besetztes Auto 50% des zahlenden Publikums. Das war immer wieder so ein richtig klassisch beschissenes Konzert. Aber ja, die Show war gut. Die Show war gut, da haben Midnight-Kreis aus Leipzig gespielt. Mhm. Echt, da war niemand da? Mit dem Frank, oder? Genau, mit dem Frank. Cool. Und diesem Finn, der kein Deutsch lernen möchte. Ja. Hanni oder Nanni. Weiß nicht, irgendwie so. Der ist auf Gieserfest von uns rumgelutscht. Mhm. Echt? Ach so, ich war jetzt, weil wir heute auf dem Erfurter Straßenfest waren, deswegen war ich jetzt verwirrt, so, dass er bei diesem Erfurter Fest war, was ja keinen Sinn macht, weil die ja noch auf Tour sind. Aber hat er nur mit der Quest gespielt? War das? Nee, da haben noch aus Hamburg hat noch eine Band gespielt. Und, aber 1000 minus, ey. Und noch, wie heißen sie? Wreck and Wasted. Die ich mal aus Versehen, ja, die ich mal aus Versehen mit Oberpower mitgemacht hatte. Wieso aus Versehen? Na, weil der eine hat dann halt den Bandraum, den Schlafraum okkupiert mit einer Lady und hat seine Kollegen gefragt, ob die mal woanders pennen können. Nur so eine Scheiße. Aber diese, ich mag die ja, das ist halt absolut, aber die sind halt, die haben halt so ein anderes Level. Heute vor Live-Publikum. Ja. Die sind halt, Ewiggeschichten. Die sind halt anders drauf. So, also da ist dann so der Spruch, ey, wir müssen noch zur Tanke, hier gibt's keinen Schnaps. Kannst du noch fahren? So, ey, das ist halt so das Level. Das ist halt. Kann man. Punkrock, ist okay. Ja, das ist richtig. Da, eigentlich ist es ja auch authentisch, weil die leben halt wirklich so abgefuckt. Also es ist halt. Ich finde das halt. Die tun nicht nur so. Wie die aussehen. Zu dem Hause habe ich ja echt mal gemeint, boah, dass es dich noch gibt. Dass du noch lebst, das ist schon echt eine Leistung. Wo haben die vorher schon wo gespielt? Die sind doch alle so alt. Ja, die kommen aus der Dorfgegend, wo ich herkomme, größtenteils. Echt? Also da singt ja der Zippy hier von Four Civils. Ja. Und die ganzen anderen Bandleute, die sind halt alle aus der Dorfgegend, wo ich halt so groß geworden bin. Und daher kenne ich die halt noch. Lecker Song. Ja. Wer möchte was machen? Du? Deutschpunk? Wollen wir gleich Deutschpunk machen? Ja, dann haben wir es weg. Dann haben wir es wenigstens weg. Soll ich es kurz vorstellen? Ja, gerne. Ganz kurz. Also wir fangen an mit Kackschlacht, das kennt mittlerweile jeder. Arbeiten und Selbstmeister-Song, großartig. Wird alles besprochen, was wichtig ist im Song. Dann danach Flo und Paul und Flo. Melodiöser Deutschpunk, gleiche Schiene. Und dann danach Schmutzstaffel, bisschen schneller, bisschen mehr Hardcore. Mit dem guten Songtitel, ich mag eure Gesellschaft nicht gerne. Also es spricht viel jugendlicher Hass, Leute. Ah, Scheiße! Okay. Wir machen Gesundheit von Plätze, Autos und Vorstände, kommt durch ein Blätter, da man sonst keine Zeit. Wir machen durch Stuch und Vorspann, kann man dann nur noch sein. Voll ganz weit weg von den Mülleimer schreien. Ihr Oi! Sag mal! Was ist eigentlich mit Jenny passiert? Sie hat sich verliebt. Nein, Bullen. Was? Ein Bulle? Voll die Seuche! Free your song. We'll be right back. Hey, jawohl, jetzt ja, Plug-in-Error. So, haben wir was zu reden? Ne, ich muss erstmal Keks aufessen. Man kann zum Beispiel erzählen, dass Thomas hier Kackschlacht-Fan Nummer 1 nicht zum Konzert gegangen ist. Ja, in Leipzig. Stimmt. Weil wir dann bei wie? X Momo X? Ja. Und Barren waren. Baron und Feld Suicide Plan, wo wir nämlich bei Feld Suicide Plan werden, so. Aber es fällt mir jetzt geht denn davon? Ein. Stimmt. Sind einfach nur übelst nette Typen, die ich mag. Das ist ganz coole Mucke. Mucke darf man nicht sagen. Musik? Nicht, darf man nicht sagen, warum denn nicht? Und darf vieles nicht. Jetzt hab ich gesagt, was machen wir denn jetzt? Abbruch, schon Abbruch, wir gehen heim, danke für die Kekse. Wo sind wir denn eigentlich? Wo wir sind? In der Hechtstraße 26. 27. Ich wollte nicht. Keine Klarnamen. Ja, ich wollte keine Klarnamen geben. Legendäre Haus 27 in Dresden. Wir sind beim Erik zu Besuch. Super. Ich wollte auch mal so einen Hintergrund. Hallo, wir sind ja drüben. Wir sind live. Ein bisschen mehr Disziplin. Wir haben noch einen wunderbaren Song. Der noch besorgt wird. Das diskutieren wir dann aus. Das wird dann noch erzählt. Wird alles die einzige Chevin-Story, die es heute noch gibt. Alles rausgeschnitten, bitte. Gut, ja, also... Sie liebt den Fahrmann, ist der Text gut? Ja, ne, ich tanze auf ihrem Grab, heißt es am Ende. Ah. Das ist wohl... Ich finde das ziemlich frauenverachtend, aber na gut. Nee, das geht da, das ist eher... Das Geschlecht. Menschenverachtend. Wenn ein Mann quasi die Frau geliebt hätte, wäre das ähnlicher Grund auf dem Klo. Mich erinnert das immer an diese englischen Tierschützerinnen, die alle von demselben Polizisten zur Mutter gemacht wurden. Wirklich. Übelst krasse Nummer. Der Typ hat, glaube ich, 6 Kinder oder so mit 5 Frauen. Und war V-Mann. Das musste er erstmal schaffen. Ja. Weiß nicht, man sich mehr. Ey, jetzt mach dann aus Musik. Du. Ja. Ich? Du hast ja auch ein paar. Fällt zu sein Plan. Ja, weil das dufte Typen sind. Fehlt jetzt oder was? Ach ne, hier steht's ja. Nee, das ist schon da. Das ist alles da drin. Perfekt. Und dann? Florida Rolf. Geht's auch um den Florida Rolf? Es geht um Florida Rolf. Unser aller Idol. Richtig. Wie hast du gemeint? Ich habe genug für Deutschland getan? Ja, auf deine Never Germany hat er gesagt. Ah. Ich auch. Na, dann muss er mal ran. Ja. Oder? Feuer frei. Na gut. Ab dafür. We'll be right back. Glück wurde das alles rausgeschnitten, ey. Ein Glück. Obwohl das ganz schön bescheuert ist, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den Song nur, weil er auf Englisch lesbar ist und nicht tschechisch. Wir nehmen halt einen tschechischen Song. Ja. Nee, warte mal, wir müssen jetzt noch erklären, dass wir jetzt eben noch Anti-Och-Ero. Und der Erik wollte noch was dazu erzählen. Er hat gesagt, er hat ganz viel dazu gelesen. Na, ich habe mir in Vorbereitung dazu... Hat er ein Interview mit dem Sänger gemacht? Ja, also ich habe dann die Band quasi gewickelt. Erstmal ist interessant, dass es... gelesen wurde gemacht. Dass es von dem Song eine Coverversion von Ampere gibt, auf einer Split mit Das Oaf zusammen. Nee. Doch, das ist die Ampere Das Oaf Split, wo alle nur Songs gecovert haben. Du hast recht, du meinst. Und die Ampere, also ich habe die Das Oaf Seite noch nicht so oft angehört. Ist auch geil. Aber die Ampere Seite ist echt so ziemlich das Geilste, was es im Screamo gibt, obwohl es nur Coversongs sind. Auch der Bad Brains Coversong ist so gut. Ja. Und daraufhin, weil ich den Ampere Song von, also das Ampere Cover von dem Song so geil fand, habe ich mir dann die Originalband angehört und fand es halt irgendwie noch geiler, weil der Gesang so mega schräg ist. Und da habe ich heute mal nachgeguckt, was denn der Sänger jetzt noch so macht. Und dann bin ich auf ein Interview mit dem gestoßen. Ja, weil man von dem irgendwie so gar nichts mehr gehört hat. Die anderen Leute haben weiter noch Musik gemacht. Ich glaube, der Schlagzeuger hat dann zum Beispiel bei Holy Moler mitgespielt. Kenne ich gar nicht. Die Mark McCoy Band. Okay. Und Justin Pearson. Ja. Nicht zu vergessen. Auf alle Fälle, Antioch Arrow, Spitzenband. Das glaube ich sogar auch, wenn man das so sagen kann, einer meiner absoluten Lieblings-Screamo-Songs, wenn man das Genre so bezeichnen will. Auf alle Fälle habe ich mir ein Interview mit dem Sänger durchgelesen. Sau cooler Typ, der hat irgendwie mit 13 dann angefangen, Schlagzeug zu spielen und ist dann... Straight Edge geworden? Nein, ist bei der Band Heroin eingestiegen. Heroin? Eine Heroin, auch so eine uralt Screamo-Band. Sau gut. Und das waren irgendwie Kids an seiner Highschool und die haben den halt gefragt, ob er Lust hat, Schlagzeug zu spielen. Hat er das halt einfach gemacht. Mit 13. Und als diese Antioch Arrows Sachen rauskamen, war der halt auch 17 oder 18 Jahre alt. Also das ist von... Das Lied war von 93. Also die Band gab es auch nur 2 Jahre. Und da war der halt 17 oder 18 Jahre alt. Und war halt schon saumäßig aktiv. Gut drauf. Hat schon... Kann das schon von sich behaupten, so eine saugeile Band zu haben. Und so jung gewesen zu sein. Obwohl sich damals wahrscheinlich niemand großartig für die interessiert hat. Na, auf alle Fälle kam dann raus, dass er dann später zur Armee gegangen ist, einfach nur weil er Bock hatte, irgendwas mit Sport zu machen. So kam es in dem Interview halt raus. Und plötzlich war halt Krieg und da wurde halt nach in den Irak geschickt. Ich wollte eben noch einen Witz machen, weil du gesagt hast, Klempner, und da wollte ich noch sagen, im Irak. Und das ist echt so absurd. Und das war halt so, in dem Interview hat er noch so erzählt, dass er es im Irak irgendwie noch ganz geil fand. Dass er zwar jetzt Ostern nicht mehr feiert, weil er an Ostern irgendwie das erste Mal jemanden erschossen hat, aber fand es trotzdem halt so geil, wurde halt befördert und hatte dann Leute unter sich und war dann Sergeant und hast du nicht gesehen. Und dann ist er wieder zurück in die Staaten und dann wurde er wieder nach Afghanistan geschickt und da fand er es dann irgendwann nicht mehr so geil. Hat er gesagt, im Irak war es voll schön. Voll schön. Ja, er hat gesagt, das war wie in L.A. und es gab überall Palmen und da war es warm am Strand und so. Und in Afghanistan hat er gesagt, es war so in der Wüste und mussten dann irgend so eine, so, keine Ahnung, so einen 15-Meilen-Streifen Wüste sichern und wurden den ganzen Tag nur von irgendwelchen Terroristen dort bekämpft oder was weiß ich. Und das war dann nicht mehr so geil. Von einheimischen Kindern wurden die bekämpft. Auf alle Fälle macht er immer noch Musik, aber ist wahrscheinlich, ich habe es noch nicht angehört, aber wahrscheinlich ziemlich locker Kram, weil auch diese Antioch Arrow Sachen wurden zum Ende hin echt, echt schräg. Okay. Wahrscheinlich noch Blaskapelle. Also, deswegen, also so cool wie ihr jetzt drauf seid, ihr könnt immer noch richtig hart verkacken. Auf alle Fälle. Aber geile Band gewesen, finde ich. So gut. Und sollen wohl angeblich sehr viel für das Primo-Genre getan haben. Ich glaube, so. Die Sendung ist was für die Kerstin. Im Nachhinein. Die wird sich freuen. Die wird sich freuen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ne, was wir jetzt spielen wollen, aber ich finde, das Lied Tough Guy passt jetzt ganz gut. Ja. Von mir aus. Von David Lebowski. Das ist nämlich meine Lieblings-Power-Violin. Oh, eine super Überleitung zur nächsten Band. Oh ja. Dann auch direkt Shiva Yoga. Genau. Bitte, und dann erzählen wir was dazu. Und dann Geschichte. Ab bitte. Ich hätte mich breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Scheiße, geil. Kraftpop. Ja, das hat mir außerordentlich gut gefallen, dafür, dass wir das Lied hier so ad hoc ausgesucht haben. Shiva Yoga. Sehr guter Bandname übrigens. Warte. Mein böser Blick. Samstags. Ja, wollt ihr jetzt was sagen? Nee, wir flüstern. Geht's ruhig. Mann. So, pass auf, jetzt kommt der tschechische Liedtitel. Franuf? Ja. Porevolutschni? Oh, das heißt bestimmt Revolution. Oder so. Porevolutschni. Porevolutschni. Porevolutschni. Zakon oder Zekon? Zakon. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls. Dafür, dass wir so nah an der Tschechischen Republik wohnen, wissen wir verdammt wenig. Das ist Sauerei, das ist ganz peinlich. Das ist unser Eurozentrismus, Kulturzentrismus. Unsere Verwestlichung. Germanozentrismus. Was Obama quatscht, kann ich verstehen. Ne? Ja, aber tschechisch kann ich trotzdem nicht. Siehst du, der Typ ist viel weiter weg. Erzähl mal was. Ja, Shiva Yoga, warum? Shiva Yoga? Na, ich kenne die schon länger. Ja, das reicht auch als Gründung. Kenn die zumindest, von der Arbeit. Zumindest in Skulda schon von verschiedenen Konzerten mit meiner Band, die ich halt, wo ich vorher gespielt habe. Was hast du vorher? Du hattest vorher schon Bands? Ja. Drown in Concrete. Drown in Concrete, das ist gut. Genau. Und, ja, dann das muss man erstmal hinkriegen, da hat man nicht viel Zeit. Nur. Ja. In Zement ausstecken ist schwierig. Ertrinken? Naja, versinken wollen wir trinken. Ersticken kannst du auch im Stickstoff. Trinken. So. Genau, und wir waren in Tschechien auf Tour und da. Ja, nee, mit Tour trifft. Concrete, ja, und da haben wir halt den Skulda getroffen und dann haben wir auch schon Konzerte für die gemacht. Bass. Der Skulda, der spielt da Bass und der hat noch eine Band und der ist Prügelknabe. Was ist der Name? Nee, was? Die Band heißt Prügelknabe. Ja, okay. Weil sie das einfach das Wort so cool fanden, deswegen haben sie sich Prügelknabe genannt. Mit demselben Schlagzeuger von Shiva Yoga. Vicky the Drummer. Und was wir eigentlich erzählen wollten, oder ich, wir waren ja mit Shevin unterwegs. Mhm. Wochenende. Wann und wie? Nach einem Wochenende lang. Vorletztes Wochenende. Vorletztes Wochenende. Oster. Vor Ostern. Oder zu 19. Ostern. 20. So, irgendwie. Und haben wir in einem Dorf gespielt. Wie hieß es? Poduli. Poduli. Poduli. Poduli. Irgendwas. Und es gab dort nur irgendwie Einfamilienhäuser und es gab eine Dorfkneipe. Bauernhöfe und die Blerwitsch habe ich gesehen. Auf jeden Fall. Dort gibt es einmal im Jahr ein Konzert in dieser Kneipe. Da fühlt euch doch geehrt. Und dann werden dann 6 Bands eingeladen und dann kommt das ganze Halb Tschechien. Das ganze Drumherum, was sonst nichts erlebt. Auf alle Fälle. Es war viel los, wurde viel getrunken. Ja. Waren echt viele, viele Leute da und die Hälfte davon hat sich auch ein bisschen für die Musik interessiert. Krass. Und es gab Schaukästen mit lustigen Kriegszubehör. Oh. Hä? Wie? Das so. Plus Hakenkreuz vorne. Wirklich? Plus kleine Hakenkreuz vorne. Ganz klein. Ach so. Wie so, so kleine Gebäckstücke zum Rennstecken. Ja. Es war halt so eine Kneipe, halt so eine normale, mehr oder weniger normale Kneipe mit so einem Nebenraum, wo dann das Konzert stattgefunden hat. Da waren schon viele, viele Kriegsmemorabilia. Da waren so Helme aus verschiedenen Epochen. Es gab einen Schaukasten mit irgendwelchen Patronenhülsen und größeren Hülsen. Thermoflaschen. Halt, und inklusive eben dieser kleinen Hakenkreuz-Pappfahne, die man vielleicht so früher auf Cupcakes drauf gesteckt hat, als es noch keine Cupcakes gab. Genau, Törtchen hieß das. Tassentörtchen. Und dann ging es noch weiter hinter in so einen riesengroßen Saal, wo halt wahrscheinlich früher immer Konfirmation und Jugendweihe gefeiert die, wurde. Die Hase-Show von genau. Und da war halt einfach nichts mehr drin. Da war irgendwie so eine DIY-Motorrad-Schrauberwerkstatt oder sowas. Ich glaube, es sah nicht so aus, als ob da in den letzten Jahren viel gemacht worden wäre, was mit Feierlichkeiten zu tun gehabt hätte. Ich glaube, da hat eh noch gewohnt. Da stand der Wäscheständer auf der Bühne und es lag auch eine Matratze rum. Aber zwischen Motorrädern. Was war eigentlich der Punkt, auf den wir gerade hinaus sind? Da nee, haben, ja, nee. es hing auch ein deutscher Zeitungsartikel über eine Kneipe, die irgendwo zugemacht wird und dass es ganz traurig wäre. Es hing 2 oder 3 Maggi-Schilder, von denen wir eins entwendet haben. Nein. Nein, haben wir nicht. Und ansonsten war es dort echt sehr, sehr schräg und dann haben wir gespielt. Aber wir sollten dort schlafen in dieser großen Halle und es war mega, mega kalt. Und Shiva Yoga haben dann gesagt, ihr müsst nicht hier schlafen, wir nehmen euch einfach mit. Und dann sind wir halt dann nach dem Konzert in so einem Nachbarort gefahren. Das war ein kleines Dorf, das hieß Ujetscht. Und da war ein Hof. Wir haben und er hat einen Typen gehört. Geht einfach in Richtung der Mikrofone. Und ja, und er hat einen Typen gehört, den hat er irgendwie von seinem Opa geerbt. Und ja, wir saßen dann abends noch ganz lustig rum. So mit Shiva Yoga in der Küche und haben viel gequatscht. Und unter anderem musste jeder seine 5 Lieblings-Power-Violence-Bands aufzählen. Und was für mich darin endete, dass ich einfach die 5 Power-Violence-Bands aufzähle, die du kennst. Sie haben sich alle blamiert, außer mich. Mich. Riga Nafi gesagt. Double Lebowski. Riga Double Lebowski gesagt. Das heißt, dann haben alle gelacht. Diskreditiert. Ja. Aber was sehr schön war, an diesem Hof, das heißt halt Hella, da ist noch so ein, wie so eine Scheune dran gewesen. Der Typ hat schon das Skatehalle ausgebaut und er macht Hammer. Halt selber immer krass. Noch mal Konzerte drin. Eigentlich spielst du da in der Halfpipe drin. Ja. Und wir mussten in diesem Gasthof. Ja. So, wo sie, früher war ich noch. Das war eigentlich die Parallelbühne oder was? Nee. Die weiß nicht, wieso wir da nicht gespielt haben. Das wäre halt die geilere Option gewesen dort in der Gegend. Die kannten sich ja, weil ich meine, er hat mit seiner Band gespielt, der Typ vom Hof. Ja. Wieso haben wir nicht gleich in der Skatehalle gespielt? Verstehe ich auch nicht. Macht keinen Sinn. Vielleicht gibt es auch Stress mit den Nachbarn auf dem Dorf. Das könnte sein. Ja. Also. Aber immerhin hing ein Plakat von uns in besagter Skatehalle. Von besagten Footfest, auf den wir das Jahr davor in der Slowakei gespielt haben. Auf stimmt. Der Huff & Paint Tour. Sommertour. Ja. Wurde ja auch schon besprochen. Genau. Das stimmt. Und unsere Tags haben wir auch hinterlassen dort. Stimmt. Auf jeden Fall war es schön, mit Shiva Yoga da abzuhängen. Ja, es gab selbstgebrannten Schnaps und andere Sachen, die mit Alkohol zu tun hatten. Und es gab eine riesen Route. Ja, so. Das Route? Das war so ein Ding, wie so eine Route, mit der man jemanden schlägt. Nein, aus, aber ein riesiger halt. Ast mit Haschgift dran. Ja, so. Okay. Enorm viel. Das wurde und ich dachte, das war so geil. Der Typ, der dort gewohnt hat, kommt halt mit diesem Ast, mit dieser Route dort rein. Ich dachte, ach, sind das lustige Leute, die sich jetzt so gegenseitig irgendwelche Äste aus dem Wald zuwerfen, bis ich halt bemerkt habe, dass es halt einfach Marihuana war und dass es hieß, das wird jetzt halt hier weggeraucht. Hätte was gewogen, wäre es mehrere Kilo. Das war auf alle Fälle saugeil. Gewisse Freunde von mir hätten sich sehr gefreut. Ja, ich habe oben abgewunken. Oh Gott. Na, es gab selbstgebrannten Schnaps. Das war ja nie eine Droge für mich. Ich hab das nur probiert und dann musste ich immer sofort an den Kühlschrank. Und 2 Minuten später ins Bett. Das war die dämlichste Sache, die ich mir reinpfeifen konnte. Das war, wenn ich schlecht geschlafen hätte, hätte ich das nehmen können. Aber ansonsten. Also das ist der Grund für viele. Das auf alle Fälle, um jetzt nochmal kurz Werbung zu machen, ja. Wenn ich mich recht erinnere, spielen Shiva Yoga am 31.05. im Südkiez Proberaum in Dresden. Ja. Wir wurden gefragt, ob wir mitspielen, aber haben irgendwie keine Zeit. Oder keine Lust. Auf alle Fälle. Nee. Auf alle Fälle sollte jeder, der Bock darauf hat, da mal hingehen. Und wenn ihr aufhört, euch nebenbei zu unterhalten, versteht auch jemand, was ich sage. Irgendwas mit Chemnitz. Es tut uns leid. Stay okay, rappers. Also es passiert ein Konzert. So 31.05. Südkiez Proberaum. Columbus spielt wohl auch mit und noch irgendeine Sludgeband. Und am 2. Juni spielen die dann nämlich, das ist ein Montag, im Graspub in Chemnitz, Shiva Yoga. Dann sollte man sich nicht entgehen lassen. Sau geiler Power Violence von Leuten, die ihre Instrumente echt gut beherrschen. Und nicht so ein tschechischer Crying, sondern nein. Es wirkt irgendwie ziemlich weltlich, was die machen. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch die. Na, wir haben es doch gerade gehört. Also ja. Naja, aber weißt du, was ich meine? Zu tschechischen Crying. Ja, natürlich. Da hast du ganz viele Leute, die Rastler bis zum Ausschein haben. Ja. Und die halt nicht. Also scheint das Äußere, aber ich meine nur, das haben die nicht verkörpert. Ja, das ist der Unterschied zwischen Krast und Power Violence, oder? In Tschechien heißt das alles Power Violence. Ja, okay. Es gibt wirklich viel so Genres, wo ich nicht so richtig weiß, wo es anfängt und aufhört. Niemand weiß das, aber ich meine, die waren schon. Ich glaube, Grindcore ist halt mehr Metal eher noch. Ja. Schwierig. Ich kann die nicht so einfach sagen, wie ich sage. Power Violence ist für mich viele Sachen, die ich früher als Thrashcore bezeichnet habe, die werden halt jetzt als Power Violence dargestellt, nur weil sie halt kein neonfarbenes Niggi anhaben. Ja? Aber Thrashcore ist Thrashcore und Power Violence ist Power Violence. Ja, oder nicht? Ich Fußball ist Fußball, Politik ist Politik. Schuster bleibt ein Leisten. Ich akzeptiere diese Erklärung. Aber warte mal, der 31. ist ein Freitag, nochmal ganz kurz für mich jetzt. Nee, ein Samstag. Und dann am Sonntag sind die dann wo? Nicht am Sonntag, am Montag. Am Montag sind sie in Chemnitz, wo sind sie am Sonntag? Das ist ein Day Off, weil die haben da nichts bekommen und haben gesagt, wir würden auch zweimal in Dresden spielen. Da sollen die in Chemnitz mit uns cool abhängen. Ich hab auch noch einen Veranstaltungstipp. Halte doch mal die Fresse jetzt. Ich hab noch einen Veranstaltungstipp für Familien. Ich glaube, am 18. ist das, ja, 18. Mai. Er spielt im... Oh, Woden eigentlich, oh verdammt. Wie heißt das hier? Wettbüro, altes Wettbüro. Da spielt ein Singer-Songwriter auf. Und der hat aber nicht nur seine Liedermacher-Klampe mit, sondern auch noch ein ganzes Filmfestival. Ja. Was? Und eine Kunstausstellung. Der Erik Ayotte? Genau, Erik Ayotte. Sau geil. Der spielt da. Sehr gut. Und ich mag das eigentlich sogar, obwohl ich Singer-Songwriter sonst immer als Cowboy-Quatsch abtue. Das ist nicht wahr. Ja, es ist ein kontroverses Gebiet. Aber bei dem finde ich es noch okay. Ist nicht gar so krass. Ich mag den hoch, den Erik. Gell, oder? Es ist nicht so. Der ist schon cool. Hat schon eine gute Stimme. Ja, und das findet nämlich zu einer familienfreundlichen Zeit nachmittags um 4 oder um 6, weiß ich nicht. Aber halt auf jeden Fall nicht nachts statt. Vorm Sandmännchen. Vorm Sandmännchen, deswegen können wir da auch alle hingehen. Das macht auch der Axel und der Georg hier, die Gang. Wie heißt die Gruppe? Cool Vacation Collective. Cool, ja, genau, Cool Vacations. Und deswegen... Die machen feine Konzerte. Ja, finde ich nämlich auch. Fein, bei der Balken habe ich gehört. Wie die Erbsen aus dem Kaufland. Extra fein. Extra feine Konzerte, Mann. Wo ist es, Fluff? Wie heißt es? Pilsen, ne? In der Nähe von Pilsen. In der Nähe von Pilsen. Eher an Pilsen als an Prag. Wenn du jemals da gewesen wärst. In der Mitte dazwischen. Hätte ich es verdrängt. Also nee, die trotzdem. Hat mir heute eins gesagt, dass die Balken machen. Zum genau. Zum einen ungefähr zu dem Zeitraum. Ah, fett. Ja. Ja. Ja, gute Band. Am Ende habe ich die auch nur besser in Erinnerung. Als da stand vorm Regen vorm Zelt. Ja, ich weiß auch noch. Uns in den Armen gelegen. Und geweint. Ich dachte geknutscht, aber... Weil man gesehen hat, was regnet hat. Geknutscht und geweint, weil es so schön war. Oh. Ja. Ey, Feuer jetzt Ajax und Gasrack bitte. Bam! Ami 80 Boston. We'll be right back. Das ist für dich, oder? Naja, moschen ist für mich. Die gute alte Zeit. Früher, als ich noch gemoscht habe. Auf die gute alte Zeit. Ja. Ja, jetzt darf ich das nicht mehr. Mir sind zu viele Hosen kaputt gegangen beim Stage-Diven. Wirklich? Ja, immer diese, die Reißverschlüsse reißen dann immer auf. Mir nie. Mir ist nochmal eine Gürtelschlaufe abgerissen. Stage-Diven mache ich gerne. Das letzte Mal weiß ich noch, das ist schon lange her, Vexin, ist echt lange her. Das war geil. Das war echt geil. Das Ding hochgeklettert. Ne? Da hab ich so eine geile Rolle um diesen Holzbalken irgendwo so eine Milde gemacht. Das war reines Konzert. Das war echt schön. War ich, glaube ich, draußen. Ja. War es mir zu voll. Das war so bei Vexin gut. Deswegen, bei so vollen Konzerten sind Stage-Dives das Beste, weil man dann mehr oder minder alleine da oben ist. Im Weichfeld. Ja. Bei Games und manchmal fliegt man echt vorne irgendwo. Ja, bei, es war weniger Stage-Diven als eher Crowdsurfing. Ja, sorry. Wird halt einfach hochgehoben. Crowdsurfing? Den Unterschied kenne ich. Stage-Diven ist mit dem Bauch nach unten und mit dem Gesicht nach vorne. Und Crowdsurfen ist mit dem Arsch nach unten und mit den Füßen nach vorne. Da habe ich ehrlich Crowdsurfing. Wie so ein ekliger Bobfahrer, aber langsam, ey. Voll scheiße. Und eigentlich will man es nicht. Beim Stage-Diven ist schon mal wieder dabei, weil man reinspringt. Ja, genau. Stimmt. Und wenn ich mich genau erinnere, habe ich noch einmal mit dem Stage-Dive bei Zahn bei dem Unbroken Cover. Ach, wirklich? Du hast einen Stage-Dive in deinem Leben gemacht. Tut mir leid, bei dem anderen Cover. Ich habe gern gestage-dived früher. Das ist das Beste, oder? Weil die Songs immer scheiße waren, da habe ich keinen Bock. Mir war es immer egal. Ich bin früher auch so echt ekelhafte Metalcore-Konzerte gegangen und hab bei Parkway Drive, habe ich nie angehört, aber ich fand die live übelst geil und konnte halt einen Stage-Dive nach dem anderen machen. War halt schon gut. Gibt's auch noch ein Foto von mir irgendwo auf meiner Festplatte. Ich habe auch nur den 90. gemacht. Echt? Das müsst ihr machen. Strike Anywhere. Da fühlt sich mal wieder, fühlt sich lebendig. Für Bandana, ne? Du hast so viel Angst um dein Leben, dass du wirklich merkst, dass du lebst. Na, das ist einfach, du weißt einfach nie, wo du landest. Ich habe mich zum Beispiel, ich war ja letztes Jahr und wie? Ich war letztes Jahr auf einem Paramore-Konzert Und da war ja das Publikum tendenziell ein bisschen jünger als ich und eher weiblich. Und du bist auch schon eher jünger wie ich. Ja, aber trotzdem stand ich halt so weit hinten, dass mir das nicht gefallen hatte und alle haben so ihre Smartphones und teilweise auch Tablets hochgehalten, um halt das Konzert zu filmen. Und noch dazu haben halt diese Freunde, die von ihren Freundinnen mitgeschleppt wurden, die auf den Schultern getragen. Und das hat mich so genervt, weil ich nichts gesehen habe, dass ich zu Heavy, halt ein Kumpel von mir, der war mit, und hab dem halt gesagt, Heavy, heb mich jetzt mal hoch. Und dann hat er mich halt so hochgeworfen und auf einmal war halt so eine Bande von 13- bis 14-jährigen Mädchen, die mich dann tragen musste. Das ging natürlich nicht gut, aber ich war ein paar Reihen weiter vorne und habe besser gesehen. Okay. Das ist auch so ein Trick. Stage-Diving ist wirklich gut, wenn man zu spät reingegangen ist, alles schon voll steht. Und ich stehe ja auch am liebsten vorne, weil ich dann halt das hässliche Publikum nicht sehen muss. Sondern nur die hässliche Band. Ja. Da sind wir wieder mit dem Ruhm-Lied hier bei I Was Afraid. Was du sagen wolltest, du wolltest noch sagen, was wir für Lieder gehört haben. Ajax haben wir gesagt, Oppress Me. Das sollte man alles mal googeln, weil Ajax ist tatsächlich ganz gut und die haben noch nicht mehr als die zwei Songs. Und das sind irgendwelche Leute von Bands, die alle kennen von uns. Da kann man selbst, wenn man zu spät gekommen ist, noch schnell. Gasrack ist das gleiche. Abcatchen. Diese EP oder was es da ist, die ist auch, die Demo glaube ich, ist das auch sehr. Das ist was Neues. Und das ist Misled Youth aus Washington. Das habe ich heute von Kurt empfohlen bekommen. Und es klang ziemlich alte Schule. Ganz gut. Aber habe ich auch erst heute entdeckt. Das war das mit dem Mosh-Part. Ja, genau. Super. Ganz kurze Mosh-Part. Ja, kurze Mosh. Ja, die langen sind halt, da wird es dann schon wieder gefährlich, wenn die dann anfangen, hier Headwalks zu machen und sowas. Ja. Habe ich auch bei den Videos vom Washington DC Fest auch gesehen. Ja, das ist. Und ich habe aber. Ja, es ist halt nicht immer alles Gute beieinander, ne? Also, hast du Fotos geguckt, dass du Wolfie. Nee, ich habe nur das eine kurze Video beim Danilo gesehen. Das ist witzig. Da laufen die ja die ganzen. Ich finde ja diese amerikanischen Konzerte immer so absurd, weil das ja immer in strahlend hellem Neonlicht ist. In so einer Turnhalle. In so einer Turnhalle, ja, genau. Ja. Oder Schulaula oder irgend sowas. Und dann sitzt dann irgendwie an einer Stirnseite von dem Raum ist die Band und alle stehen dann so auf. Das ist immer so geil. Und trotzdem haben die ihren Spaß, ne? Das ist sehr witzig. Ja. Also ich finde es gut, dass der Danilo die E-Mail geschrieben hat mit dem. Hier verlege ich mal Fotos. Guckt euch mal an. Ja. Aber dann, ich habe gedacht, der hasst so Menschen. Also ja. So, ne? Dann habe ich die Instagram-Seite gesehen und habe gelesen, was er so gepostet hat. Ich dachte, ha, auch du lebst dein Internet-Wort aus. Genau, das hat mich so ein bisschen gefreut. Bei mir hat nämlich, die Jess hat nämlich irgendwann mal gefragt, hier, der und der Tumblr, ist das von Danilo? Und ich muss, wo schon ich das gelesen habe, musste ich lachen. Da habe ich so gedacht, wie, Danilo und ein Tumblr? Okay, ne, guck ich mal rein. Ah, okay. Aber der hat wirklich einen Tumblr. War das ein Tumblr? Nee, der hat einen Tumblr und jetzt für die Reise hat er noch dieses Instagram gehabt. Oh, den Tumblr brauche ich. Instisch. Auch Prism Moon, irgendwie. Die Fotos waren schön, Danilo. Die Fotos sind schön. Ich war echt neidisch. Also es sah halt alles so geil. Es ist wie so ein Traumland, in dem man so... Oh, es ist alles so schön und das Essen ist fett. Und wir waren beim Haus von... Nur Konzerte. Von wo waren sie? Die saßen vor dem Hauseingang. Ja, von diesem Label da. Nee, von Bill Cosby. Von der Bill Cosby Show. Ach, echt? Das habe ich schon nicht gesehen. Stand da. Also Hashtag Bill Cosby Haus. Ah, okay. Sowas weiß der, gell? Das ist der Hammer. Ja. Das bin ich auch neidisch, ey. Das ist ja so ein geiles... Wir haben Silvester aber auch Folgen geguckt aus der ersten Staffel. Oh. Ghostbusters müssen wir gucken. Ja, Wankman. Gute Überleitung. Ich habe eine Band entdeckt, der heißt Wankman. Die haben eine 7-Inch mit irgendwie 30 Songs oder sowas. Und da geht es nur um Power Violence und Essen. Und das Ganze verpackt irgendwie noch in so einem veganen Edge-Design. Und so da singt das. Eine kräftige schwarze Frau, was ich mega cool finde. Ah, das ist... Es gibt dem übelst Wumms. Tut mir leid, ist so. Aber vom Klang her. Geil. Aber weißt du, wie viel besser es gewesen wäre, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest? Boah. Nee, wieso? Das macht die einzigartig, finde ich toll. Ist gut. Kannst ja aber schneiden. Jetzt ist. Was ist denn jetzt daran schlecht, dass du was gesagt hast? Guck dich, ich wollte das nicht. Sieht einfach cool aus, tut mir leid. Na, man reitet dann immer so drauf rum. Ich habe das ja nicht negativ gemacht. Ich finde es total gut. Nee, das hat auch nichts mit auch negativ positiv zu tun. Das ich habe das doch nicht negativ ausgedrückt. Thomas ist ein Rassist. So denn? Thomas ist ein Rassist. Meine Mutter hat gesagt, untersetzt. Und das war, da hängt immer. Das klingt zwar dünn, aber es heißt eigentlich dick. Das habe ich nicht gesagt. Also. Oder ist das so? Untersetzt klingt besser, als es eigentlich gemeint ist. Ich glaube, jedes Wort, was das beschreibt, klingt eigentlich im Endeffekt doch behämmert. Stimmt, wir sollen uns umbringen. Und die Lücke, die wir noch lassen, wo sterben, reicht aus. Nennen wir sie einfach Studier-X. Wankman mit Jerk-Seitan. Jedenfalls ist da... You know what? I come to realize I'm Jesus Christ and I can do anything I fucking want to. Smash! Yeah! Und vorbei. Dingsbums. Ach, egal. Oh. So. Hier ist noch was drin. Jetzt war das aber Guillotine mit Leben oder Luft holen. Und davor Hans-Dieter X mit Smash. Soll ich was jetzt sagen? Ja. Die Leute, die Hans-Dieter heißen... Die sind, also die Hans-Dieter sind relativ neu, soweit ich weiß. Ich dachte, die haben so eine Selbsthilfegruppe. Naja, die haben auf der Demo, hört es euch an, da wird viel aus dieser Doku Ach, das ist eine Doku? Gesampelt. Okay. Ich kenne das auch schon von YouTube. Also da geht es darum, dass Leute halt Zieler heißen und darauf nicht klarkommen und dann gibt es halt eine Entwöhnungstherapie. Entwöhnung. Ist halt mega doof, aber witzig. Ich kann Leute nicht verstehen, die auf ihren Namen nicht klarkommen. Ich habe meinen Namen früher auch gehasst. Insider. Weiter. Also. Guillotine, deutsch und alt und gibt's nicht mehr, aber gut. Guillotine habe ich mir ja gewünscht. Ja. Ja. Gute Band. Ja. Reicht. Also, oder? Viele gute Songs. Ganz kurz, ne, ich war heute. Du kannst auch lange erzählen. Ne, ich war heute im IKEA, weil ich irgendwas brauchte. Und es hat was mich. Was zu essen? ich habe dort nichts gegessen, aber. Vorräder. Köfte. Ne, wie heißt das? Köfte. Köttbullar. Köttbullar. Aber es kotzt mich eigentlich immer ziemlich an im IKEA. IKEA, das ist so ein Trigger-Ding für mich. Das ist wirklich nicht schön dort. Ich finde, die Leute dort nerven mich alle. Aber alle haben die Möbel, ich auch. Wie dort, ja, ich auch, weil ich. Ich hätte gern auch schöne Möbel, aber ich habe halt auch kein Geld dafür. Ja, deshalb habe ich halt die IKEA-Scheiße wie jeder andere. Das Ding ist, selbst wenn du Geld hättest, hättest du hässliche Möbel. Weil ich halt das Geld für andere Sachen ausgebe. Und irgendwie ist mir auch scheißegal, wie mein Zimmer aussieht. Ja. Auf alle Fälle war ich im IKEA und es gibt von, da musste ich dran denken, es gibt von IKEA, von Guillotine einen sehr geilen Song, der heißt IKEA, was bei denen abgekürzt bedeutet irgendwie, ich kaufe einfach alles. Und es geht weiter mit verbrennt den ganzen Scheiß, dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt. Und eure verfickten Designermöbel. Da wollte ich eigentlich den Song mir wünschen, aber hab dann doch mein Lieblings-Guillotine-Song genommen. Ich habe einen anderen, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich habe noch einen, den ich noch ein bisschen mehr mache. Guillotine ist echt, das war eine saugeile Band. Oh, ich finde die Mucke geil und ich finde die Texte extrem cool. Die haben das zu so, Männern gemacht. So ehrlich und zu aber. Männern. Die Guillotine. Boah, ich. Ja, manche Leute. So eine kleine. In anderen Kulturkreisen vielleicht. Andere Planeten, nenne ich es mal. Auf alle Fälle, sehr gute Band, die jeder kennen muss. Ja. Die ich sehr mag. Guillotine. Ich will noch Werbung machen. Ja, Thomas macht Werbung. Der Wolfram ist jetzt zurück aus den Staaten und er hat mich gestern gefragt, ob er mit seiner Band Mindtrap in Dresden spielen kann. Das wird er wohl auch machen. Auf jeden Fall in der Meschi, aber ich weiß nicht, bei uns oder bei denen unten im Gang. Jedenfalls in zwei Wochen, am Freitag. Ich weiß nicht, ob der Gang noch viele Konzerte aushält. die Wand, ey, die ist echt krumm langsam. Ja, besser als unser Proberaum, weil da steht ein Schlagzeug, was nicht verrückt werden darf. Ach, ja. Ich hab das da kurz mein Handy, wo es drauf steht, wenn es ist. In der Zukunft. Nein, war das, was du gesagt hast. Verzeihung. Ja. Wolf hat gesagt, dass wir heute noch einen Flyer machen oder sowas, glaube ich. Kann mich nicht ganz dran erinnern. Aber wer weiß. Wart ihr eigentlich auf dem T-Shirt? 23. Okay. Ja. Mai. Waren wir. Ja, war da auf dem T-Shirt fest. Ich war auch da. Ja, der Thomas hat T-Shirts verkauft. Ich hab sogar eins gekauft. Ich auch. Weil ich fand das Bananen-Ding echt. Ich hab auch das übrigens Bananen nur Leute was gekauft, die ich kannte. Das macht mich schon auch denken. Ist doch auch was. Naja, das ist aber schön, dass du es gekauft hast. Ey, weißt du, wie viel. Cool. Weißt du, wie viele Followfans es gibt? Nur Rotz dort, ganz ehrlich. Nur Schoni. Das Ding ist, ich hab null T-Shirts angeguckt, außer das bei euch. Und bei der Cat halt. Aber. Ja, das ist aber auch nicht. Die kennt man halt. Ja, aber das Ding war einfach, wir sind dorthin und wir haben gesagt, nee, wir gehen gleich rein, Kuchen kaufen und hier Kuchen fressen halt. Und wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, um dort hochzukommen. Einfach weil du alle zwei Meter irgendjemanden triffst, mit dem du irgendwie erstmal eine halbe Stunde quatschen musst. Das war richtig gut. Ich fand es unerträglich voll. Ja, das stimmt schon. Wenn man niemanden kennt, steht man da drin, überall Leute und denkt sich, was ist denn euch los? Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Das sieht ja alles so aus wie im Katalog. Und dann waren wir auf dem Erfurter Straßenfest. Danach? Ja. Ach, hier bei euch vor der Haustür. Nee, das ist Erfurt. Ja noch eine Ecke. Erfurter Straße ist da. Ach so, ich dachte in Erfurt. Nee. Nee, das Erfurter Straßenfest. Ach so, die. Also Erfurter Straße. Und was ging da so? Fest. Da gab es eine Bühne mit Punkrockband. Und eine Bühne mit so. Wie heißt das hier? Hardtech? Nee, was die. Geil. Was die linke. Drum and Bass. Drum and Bass, das meine ich. Genau, und dazwischen sind wir einmal hin und her gelaufen. Und da hat es aber leider schon ein bisschen genieselt und dann der Adam war halt ein bisschen müde und dann sind wir halt heim. Ja, aber das, weil du halt sagtest, dass du auf dem Tiefelschuttfest, da sehen alle gleich aus, auf dem Fest sahen auch alle gleich aus, aber halt eine andere Schublade. Auf dem Gieserstraßenfest sahen auch alle gleich aus, sie haben alle schwarz. Krustenuniform. Genau. Schwarz gekrustet aus. Sehen prinzipiell sowieso alle Leute gleich aus. Oder halt Leipzig-Punker, Meshcap, Bartbrille. Und haben so einen komischen Steve-Urgel-Gang, so wie ich. Fun Fact, wenn wir sagen, dass Asiaten alle gleich aussehen, für Asiaten sehen wir auch alle gleich aus. Ja. So. Und für Nicht-Krusten Sehen Stradager auch alle gleich aus? Ja, ist wahrscheinlich so. Und für halt nicht Kusten sehen halt Kusten alle gleich aus. Jetzt wird's zu philosophisch. Ihr könnt echt 5 Minuten in eine Szene eintauchen und komplett Teil davon werden, oder? Also man, wenn man möchte, kann man innerhalb. Man muss sich nur 3 Sachen angucken, die so populär sind und dann. Theoretisch, also. Außer Tattoos, die kriegt man nicht so schnell. Also Crustpunk ist halt auch tatsächlich, das ist mir auch ein Stück weit im Dorn im Auge, aber das macht's einem halt auch denkbar einfach. Kaufst dir halt ein Tragedy-T-Shirt und lässt irgendwo hin einen Baum tätowieren und bist dann eigentlich drin. Du hältst davon deinen Hund Behaare ab, machst so ein Raster. Das geht doch aber dann bei jedem anderen auch. Ja. Kannst du auch eine beige hier kurze Hose anziehen, ein enges weißes T-Shirt, wo ein fettes schwarzes X hinten drauf ist und schon bist du Assi-Banger. Die strömende Sohle. Assi-Banger mit dem X. Thomas kommt zu spät. Ja. Ja, Subkulturen sind halt einfach scheiße. Ist aber nicht mehr so. Heute, wo die alle hier Spotify haben, hören alle alles. Und deshalb gibt's. Du wolltest das doch mal ausprobieren, ist das was? Klar, was? Ich wollte, ich hab's nicht gemacht. Das Spotify? 5 Euro teurer bei der Mitgliedschaft. Ich habe heute gelesen, dass irgendeine Band hat jetzt ein Album dort veröffentlicht oder Lied. Das besteht aus Stille und heißt Sleepify. Wow. Ja, trotzdem genau. Ist es bei Spotify, Leute klicken es an. Naja, weil es halt jetzt das erste, wow, das ist ein Lied, wo man nichts hört und dann kaufen die den Listen. Das ist halt wahrscheinlich für die Leute, die bei Spotify, nur bei Spotify Musik hören, tatsächlich was Neues. Würde ich jetzt unterstellen. Ich weiß ja nicht, wie dann Spotify ist, ob das so einen so süchtig macht, dass man die ganze Zeit irgendwas hört. Das ist halt praktisch, du kriegst halt alles, wenn du Future Islands haben willst. Du kriegst nicht alles. Das ist halt irgendwie nicht alles. Das ist wieder. Ich hatte überlegt, in Nürnberg zu Future Islands zum Konzert zu gehen, sollte man das. Die neue Platte ist schon gut. Ich hab's jetzt kostet ein bisschen Geld, aber ich hab gedacht, besser als nichts machen. Das ist schon gut, besser als das letzte Album. Okay. Ich habe einen Spotify-Account, also nicht für bezahlen, sondern mit ekelhafter Werbung und die Werbung dort ist richtig beschissen. Kommt nach jedem halben Lied oder was? Nee, das kommt, wenn du so ein Album anhörst, kommt also so ein normales Standardalbum, 11-12 Songs, ja. Kommt dann halt vielleicht 2-3 Mal Werbung. Ja. Aber halt auch richtig nervige. Entweder von der Bundeswehr oder irgendwie von so einem komischen Institut aus Leipzig, was immer damit Werbung macht, irgendwie, ey, du findest BWL und Jura voll spannend. Ja, dann hör jetzt lieber nicht hin. Weil wir haben hier ein Studium, da kannst du die ganze Zeit Computer spielen und Musik hören, das ist voll cool, schreib dich doch lieber bei uns ein. Und so, nur die größten Trottel springen doch auf sowas an. So, also alle heutzutage. Oder du hörst einfach oft. Das klingt aber auch wie auch eine Werbung für die Bundeswehr. Ja. So, und das ist halt, aber das kann man auch gut ausblenden. Die Werbeblöcke gehen halt eine Minute oder so. Aber schon lang, oder? Und man kann halt, ja, kann halt umsonst Musik anhören und. Na gut. Kann sich ja irgendwie einreden, dass man den Bands vielleicht was Gutes tut damit. Weiß man nicht, ne? Für den Arsch. Aber es gibt tatsächlich, also ich weiß nicht, wie das halt wirklich dort läuft, aber wir hatten ja, also ich habe ja mit meiner anderen Band, hatten wir kurzzeitig überlegt, ob wir irgendwie uns bei Spotify mit einschleusen. Aber wenn du halt irgendwie kleiner bist und kein Label hast und nichts, dann musst du ja tatsächlich was bezahlen, damit deine Musik bei Spotify gespielt wird. Also halt gespielt werden kann. Aha. So. Wie viel? Wie teuer ist denn das? Also, weiß ich jetzt nicht mehr. Jeder Euro ist zu viel, ja. Den man irgendwo bezahlt. Das ist halt sinnlos. Also, wenn man sich anbietet, man bietet sich an. Gibt halt Bandcamp, man kann seinen Scheiß umsonst bei Last.fm hochladen. Man zieht sich ja schon ein bisschen aus, ne? Also, es hören halt echt viele Spotify. Also echt, es nutzen viele Leute Spotify. Ich bin so out. Ich kenne auch viele Leute, die tatsächlich halt auch die 5 Euro im Monat abdrücken, um halt die Werbung nicht zu hören. Ja gut, 5 Euro im Monat ist ja auch noch. Ist okay, okay. Das ist alles irgendwas 5 Euro ist schon okay, das muss man auch sagen. Das ist mir halt aber zu dünn, also das bringt das mir halt nichts. Nicht mehr nur 5 Euro, ist mehr geworden. Ja. Also damit kannst du halt auch nichts machen, dann, weil du hast einfach nur keine Werbung. Nichts mit Premium-Account und hast du nicht gesehen, sondern einfach nur hast halt keine Werbung dabei. Und bei Spotify gibt es auch nicht alles. AC/DC zum Beispiel. Ja, wie hört man da Musik? Gibt es da nur einen großen Play-Knopf und dann spielen die dir irgendwas vor? Nee, du kannst. Das ist wie im Internet. Du gibst halt oben ein und suchst halt dann dein Zeug. Und manchmal nutze ich es halt auch. Also, weil es halt Sachen gibt, da habe ich keine Lust, mir das runterzuladen. Ja, das ist, findest es gerade nicht, ja. Irgendwelcher solcher Pop-Kram halt auch. Ja. Ja. Geht schon ganz gut. Kann man schon mal machen. Ist gut, dass wir solche Themen auch mal besprechen. Damit ich nicht zu sehr vom vom Mainstream mich entferne. Das nächste Lied ist von Sport. Das ist dein Song. Das heißt okay. Ulrike Meier, das ist mein Lied. Das ist auch interessant, weil die ja sonst eigentlich eher immer so ihre Lieder nach Olympiaden benannt haben. Das ist das eine. Auf der Platte davor. Auf dem Demo sozusagen. Ja, die haben zwei Platten oder ein Demo. Ja. Und bei der einen, das sind halt Sportler, also Sportlernamen, und davon ist ja der Song. Ja. Bon Voyage. Bon Voyage. Und auf der anderen sind das halt die Olympiaden. Die Orte der Olympiaden. Genau. Jahreszahl und Austragungsort. Und das war ganz witzig. Beijing 2008. Das Lied hab ich so entdeckt, dass ich gedacht habe, dass ich vor Matari saß und dachte, oh, übelst coole Musik, wer ist denn das? Und bin reingegangen und da stand Sport und da stand da Ulrike Meier. Aber ich war so, wie sie ja heißt. Das ist witzig an der Sache. Ach wirklich? Ja. Richtig, ja. Lustig. Ah, krass. Naja, nee, sie wurde nicht geschrieben. Nicht ganz, aber nee, fast. Nicht ganz, aber. Ja. Aber ausgesprochen. Ausgesprochen. Achso, also das Lied ist jetzt nicht, es ist jetzt wirklich nur wegen. Ist nach Ulrike benannt. Okay. Der Assistent von Challenge. Na, ich muss sagen, dass ich ich hatte die damals gemacht, als die mit einem Demo auf Tour waren, und da fand ich die ja auch Bombe so. Mhm. Und dann aber mit der Platte, wo die dann nochmal hier waren, da fand ich es dann fast lang, kann aber auch an der Chemo gelegen haben. Da hat Zombies Orpist mitgespielt bei euch in der Meschel? Ja, oder? Bei der Meschelstraße. Das war gut. Das war ein sehr, sehr schönes Konzert. Das war ein Knaller. Weiß gar nicht, aber es war wahrscheinlich auch normal, also moderat besucht. Aber das ist, geht mir eh nicht so. Ich fand das Demo, und die, also live fand ich es halt, ich fand es live richtig gut. Ja. Und dann die neue Platte, gut. Ich habe die Band immer gemieden bisher, weil ich Sachen, die alle Leute cool finden, auf einmal prinzipiell erstmal scheiße finden muss. Das haben wir ja alle gemeint, dass wir immer, wenn drei Leute sagen, das ist gut, dann muss man aus Prinzip dagegen. Das habe ich nie noch Warner gehört. Naja, aber das ging mir ja tatsächlich so. Ich dachte, auf einmal halt fand jeder Sport geil, und ich dachte so, komm, wenn das jeder gut findet, dann kannst du das gar nicht gut finden. Aber da habe ich es mir doch mal angehört. Also nur die neue Platte bisher, und fand die neue Platte echt geil. Muss mal die alten Sachen anhören. Habe auch Bock, die live zu sehen jetzt im Sommer. Auf dem Fluff. Ja. Okay. Gucken wir uns mal an. Und in der Meschwitzstraße bei uns im Proberaum am 19.07. macht auch Cool Vacation Collective. Mit Sport wieder? Ah, okay. Ja. Na, das stelle ich mir nämlich besser vor, weil ich hatte nämlich auch dann das Gefühl, dass sie auf so einer Bühne, weil das ist halt eine Bühnenband, also da gibt es halt keinen extra Sänger, der halt da irgendwie Action macht oder irgendwas. Mhm. Von daher ist es halt in so einem kleinen, gemütlichen Ambiente, stelle ich mir das halt umso viel besser vor, als wenn, wenn die so distanziert auf so einer großen Bühne stehen und nur drei Leute im Publikum. Das war es vielleicht eher. Also ich, weil, keine Ahnung. Naja, wir hören es uns an. Müssen wir ja jetzt. Nachdem wir so lange drüber gesprochen haben. Das ist schon eine gute Klick. Baby! die Frisuren. Pause. Pause? Hast du schon? Wie aus dem Eis. Ich hab auf Stopp gedrückt. Ey, der Jonschluck. Was? Und geht einfach? Wir bleiben hier heute. Wir bleiben hier. Herrlich, das ist doch fast gefroren. Na, übelst gut. Nicht bis eins. Nee, also oh, die ja, Sendung doch. Ist trash. So ein bisschen vielleicht? Ich nerv so, dass dein Bier schon alle ist. Das von Klaus. Deswegen, ich hab nur zu dem Nico nicht gesagt, dass er hier nicht rauchen darf, weil er so bullig ist und ich schiss halt, so. Halt das Gesicht. Dass er nicht verbricht. Ja. Verbucht. Verbucht, wie man bei uns zu Hause sagt. Deswegen, ja. Oh je. Wenn Pfeffi genau die richtige Temperatur hat, dann gefriert in dem Moment, wenn du eingießt. Der Magen. Achso. Du nimmst das Bier. Nee, ist so ein großes. Oh, du hast weniger Bier getrunken als ich. Na gut, das nehme ich. Na warte hier, du nimmst die 10. Das ist, glaube ich, alles dasselbe. Ja, gleich viel. Es ist wie bei diesen grafischen Tricks. Sieht nur anders aus. Oi, oi, oi. Prost. Der Nave halt wenig, das kannst du wissen. Na hier, der gibt mir halt mein Glas, ich hätte gern mehr. Okay. Wollen wir noch das Volumen des Zylinders berechnen? Was finden wir jetzt hier am meisten? Oder? Oh, fein. Schmeckt das beschissen? Alle? Nee, ich find's saugeil. Nee. Ich dachte schon. Machen wir das Lied Unwound, Unwound. Na, soll ich davor oder danach was erzählen? Jetzt. Wolltest du nicht noch zu Sport was erzählen? Nee. Ich will zu Sport. Nee, ja, wir mögen alle Sport. Musik, wer hat, zum Thema Musik. Achso, warte mal. Du hast eben gesagt, dazu mehr nee. Gleich. Nee. Sind was Sport nicht auch aus Lyon? Wie Unwound. Ja, die sind ja, auch die aus Lyon. Aus Lyon. Ja. Richtig, Thomas. Du wolltest was zum Thema Musik erzählen, allgemein. Nee, dass ich immer... Nee. Dass ich immer Bands, die alle geil finden, irgendwann halt scheiße finde. Ja, die und ich. So, das ist halt... Das habe ich gerade die Befürchtung, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren bei Unwound. Weil die haben, nee, die haben nämlich kürzlich, wurden so alte Alben von denen nochmal wieder veröffentlicht auf Platte. Und Pitchfork hat das wohl ziemlich abgehypt. Ach echt? Und seitdem ist ein drastischer Anstieg an den Hörerzahlen bei denen festzustellen. Und es wird, also wie es halt immer ist, wenn Pitchfork irgendwas geil findet, so. Finden es halt auf einmal alle Leute geil. So dass halt, also ich bin ja bei Last.fm aktiv. Ich bin nicht bei Last.fm passiv. Ich bin bei MySpace. So. Da bin ich abgemeldet. Witzige Geschichte, bei MySpace habe ich mich nur angemeldet, um damals Julef Christian zu schreiben, dass ich die sau geil finde und dass ich gerne ein T-Shirt von denen hätte. Ist wirklich ungelogen. Ich habe die in Leipzig gesehen mit The Lowcast zusammen und fand die so saugeil, dass ich mein letztes Geld zusammengekratzt habe, um mir die Platte von denen noch zu kaufen. Ich dachte, um den Rechner zu kaufen, um nein, und bin die Woche drauf nochmal nach Chemnitz gefahren, um mir die nochmal anzuklotzen. Wir haben die im AJZ gespielt mit Fluid. Und um die mir nochmal anzugucken, haben wir dann noch ein T-Shirt und noch die andere Platte gekauft, weil ich einfach so geil fand. Geile Band, aber scheiß Leute. Ja, auf alle Fälle, die ein bisschen Assis. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Unwound. Ich sag dazu nichts. Unwound werden halt gerade von Pitchfork abgefallen und das lässt sich auch bei Last.fm feststellen, dass halt die Hörerzahlen rapide schon, steigen. Schon nach oben gegangen sind. Ich weiß halt nicht mehr, wie viel die vorher waren. Auf alle Fälle sind sie jetzt bei 90.000 und vorher waren die bei irgendwas um die. Das ist nicht viel bei Last.fm, das muss man dazu sagen. Ja. So, aber. Trotzdem ein krasser Anstieg, weil vorher waren die immer so bei unter 10.000 oder so. Und jetzt geht's halt übelst vorwärts. Was ist die richtige Größe für eine Band? Schäfer hat nicht mal 200 Klicks auf Facebook, oder? Oder mehr? Chevin geht straff auf die 500 Likes bei Facebook was? Zu. Ich hab gleich mal geguckt. Krass. 485, glaube ich, seit neuesten. Das ist erbärmlich, aber das ist die Jugend. Wie werden Dean? Hat Dean auf eine Facebook-Seite? Nee, natürlich nicht. Gibt Dean noch? Ja, wir proben. Wann? Demnächst, wenn der Basti wiederkommt. Stimmt, der ist ja weg. Nee, wir haben auch vor, bevor der Basti weggefahren ist, haben wir auch zweimal geprobt. Habe ich gesehen, ohne dich. Nein, einmal mit mir. Okay. Ja. Ich ziehe mich da nicht dran hoch an Facebook-Likes, aber ich finde es trotzdem auch ein bisschen schön. Ich finde es erstaunlich. Wenn Leute halt sowas auch cool finden. Und, ja, aber es ist und aber halt, wenn wir ehrlich sind, selbst wenn wir 500 Likes schaffen, das ist halt nichts. So kennt halt kein Schwein trotzdem und interessiert halt auch keine Sau. Aber ja, ist, auch halt, ein ist halt wie die Sendung hier, oder? Ja. Die taucht ja auch noch bei Facebook wegen dir auf. Stimmt. 20 Euro. Ja, steht das dabei, wie viel das ist? Hast du mal gesagt. Na, ich, das ist eine grobe Schätzung. Nee. Man kann es doch bei... Nee, das kann man nicht wirklich sehen. Die Downloads konnte man sich angucken. Ja, aber das haut irgendwie nicht hin. Also mit der Erzählung, das, was weiß ich, wenn da einer draufklickt und dann doch nicht hört oder so. Ich oder? Weiß, aber ich meine, es ist nicht so, dass niemand das hört. Also gerade bei Facebook höre ich dann immer so von mehreren Leuten, dass es cool fand, so wieder zu hören. Und die sind aus Berlin gewesen oder Leipzig. Also oder aus Chemnitz. Das zieht Kreise, sag ich euch. Wir lieben unsere Fans. Also bist du eh nicht gehört. Nee, der André hat es auch angehört. Ach Quatsch, der André hat es auch? Na, weil ich hab's dann... Grüße, André. Hallo, André. Ich grüße meine Mutti. Morgen ist Muttertag. Ja, aber stimmt. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon lang vorbei. Das stimmt auch. Also denkt dran, kauft eurer Mutti was Schönes. Ja, für nächstes Jahr. Mein Bruder mich vor uns angerufen hat, und ich bin nicht angegangen und dachte, oh, scheiße, was will der bei mir? Ja. Ich esse dummes Schwein. Ja, ich bin gerade auf Arbeit, was halb gelogen war. Das war quasi ich rufe dich Arbeit. Später zurück. Habe ich gesagt, nicht so schlimm. Ich wollte nur sagen, dass morgen Muttertag ist. Das ist geil. Der Kindertag wird auch übergangen, jedes Jahr. Ich gratuliere meinen Vater alles. Auch nicht zum Vatertag. Ja, was zur Hölle, weil er sich selber gratuliert mit mir und ja. Oder irgendein Herrenzimmer ist mit seinen Freunden und sich Surfpornos anguckt. Macht mein Fadi zum Glück nicht. Meiner auch nicht, aber ich kenne Geschichten. Ich hab da so Geschichten gehört. Ich hab da Kontakte. Oh, na, wollen wir jetzt... An Wound hören? Ja. Hund? Ja. Tragner los. Da komme ich halt... Der Titel macht glaube ich, keinen Sinn. Also ich habe es vorhin extra nochmal gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob das irgendeinen Sinn macht. Aber wenn man das googelt, kommt man wirklich nur auf diesen Unwound-Song. Also irgendwie ist das wahrscheinlich irgendein Fantasiewort. Tragnarlos. Ich finde das bescheuert, wenn man Sachen nach Fantasieworten benennt. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht macht es ja für die irgendeinen Sinn. Oder vielleicht ist es irgendwas, was so wirr ist, dass das Internet nicht weiß. Auf alle Fälle Unwound, meiner Meinung nach, geilste Band aus den 90ern. Das ist eine straffe These, ich weiß, aber es ist echt wirklich. Wie hieß das ja mal? Ich kenne nicht mal Bands aus den 90ern. Doch, das ist wirklich die geil. Also meine Band ist dann auch aus den 90ern. Welche? Na, nicht wirklich. Ich erkläre es dann später. Ja, schon. Feuer. Halb. hören, das ist für mich tatsächlich kein Qualitätsmerkmal für eine Band. Ja, aber manchmal braucht man auch Musik, die entspannt und halt... Ja, das ist halt das Problem bei Unwound. Du, so ein Song wird halt der Band nicht gerecht. Deshalb habe ich mich halt so schwer getan, irgendwas rauszusuchen, ja, was man halt spielen könnte. Weil ich wusste, ich muss von der Band halt irgendwas spielen. Ja. Aber das ist halt echt... Ein Song passt halt von vorne bis hinten nicht. Also ich habe halt gedacht, scheiß drauf, nimmst halt einfach den ersten Song von der ersten Platte. Als Appetizer, damit man den... Weil es halt auch zugänglicher ist und vielleicht am ehesten noch einen Eindruck verschafft, wie halt die Band so drauf ist. Aber das sind echt saugut, sind halt drei Leute und da klingt auch echt jedes Album anders. Also das war jetzt von 93 und die haben... Und 2001 kam so das letzte Album von denen raus. Und das klingt 100% anders als das erste Album von denen. Und dazwischendurch wird es halt auch eigentlich immer geiler. Also das Repetition-Album, das glaube ich von 93 oder... Nee, 94, das fasst halt meiner Meinung nach so perfekt zusammen, wie so Post-Hardcore in den Mid-90ern so drauf war. Das war echt... Der Zenit dieses... Ach, echt saugeil, besser als Drive Like Yehu und was da noch so gibt. Ah, schwierig. Kontrast. Doch. Warum? Ja, weil Drive Like Yehu halt schon sehr, sehr gut ist. Ja, aber Unwound ist geiler, auf alle Fälle. Also... Das ist halt mit Musik auch immer schwierig zu sagen, aber ich finde, ich finde, man kann das ruhig sagen, wenn was. Ich finde die ist. Halt viel, ich finde die halt viel, viel geiler. Das ist so, das geht halt bei der Band von einer Minute auf die andere, machen die den übelst dissonanten Noise Rock und auf einmal wird es halt innerhalb von einem Song übelst melodisch und übelst catchy und du hast das Gefühl, jetzt hast du übelst Bock mitzusingen. Und dann halt. Du kannst den Text nicht. Und dann, ja, genau. Aber du denkst so, also, ich würde den Text jetzt übelst gern können, weil es bestimmt was mega Wichtiges war, was gerade gesungen wurde. Was mega Bedeutendes. Und manchmal ist es auch so. Also gerade bei dem Song ist der Text halt auch sehr gut. So übelst simpel gehalten, aber so auf den Punkt gebracht. Also finde ich gut, dass du auch so auf Texte stehst. Ich habe jetzt nämlich echt wieder überlegt, Platten doch zu kaufen, um halt wirklich mal die Texte wieder zu haben, weil mich das echt nervt, dass ich halt das nicht nachlesen kann. Das hat mich bei Converge früher, hat mich das übelst begeistert. Habe ich mich manchmal wirklich, da habe ich noch in Leipzig gewohnt, habe ich mich einen Abend hingesetzt. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, aber... Ja, weil es zu viel wird, oder? Ich habe mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, habe ich mir nicht gesagt, aber ich habe mich einfach hingesetzt und... so ein Album angemacht und mir das Booklet zur Hand genommen und wirklich jeden Text mitgelesen. Dachte, ey. Ja, das habe ich bei eigentlich fast jeder neuen Platte Jacob gemacht. Bannon, du bist schon eine ganz schön geile Sau. Auch, bei Converge war es immer schwierig, die Texte mitzulesen. Nee, ist aber egal. Auch die Texte, das hat sich schon allein fürs Lesen gelohnt. Ja, stimmt. Ja, du hast viel mehr. Also bei mir ist es auch so, dass halt die Bands, wo ich die Texte halbwegs kenne zumindest, die bleiben einfach viel besser hängen. Und ich habe auch früher eigentlich auch Platten nicht gekauft, wenn kein Textblatt dabei war. Weil das ist dann wirklich Quatsch, dann kann ich mir wirklich irgendwo die Musik schrecklich. Wenn man das nicht macht, hat irgendwie keinen Bock auf deine eigene Mucke. Also. Ja. Naja, zum Beispiel bei Caves, also kannst du die Mucke kostenlos runterladen, die Texte stehen auch bei Bandcamp nicht drin. Aber ich finde halt bei Caves, verstehst du halt, du brauchst die singen. Aber auch nicht alles. Aber ich habe heute, alle Lieder. Aber manche ausgesucht wegen Text, also ich habe erst die Texte durchgegangen. Ja. Ich hab gerade angerufen. Ja, schlechtes aktuelles Beispiel ist Pisse. Diese Menschen neue, die echt sehr schön aussieht. Stimmt. Da ist nichts dabei. Das ist gar nichts. Die kostet dabei. Einfach mal 5 Euro, mal 5 Euro kostet die. Und ist halt eigentlich nur, okay, ein schönes Cover. Ja. Freddie Mercury ist drauf, der kann was trinken. Und die EP heißt halt Praktikum in den Bahamas. Global. So geil. Oder aber kein Text. Das ist was Ähnliches. Und dann kein Textblatt dabei. Ja. Nicht, dass man sich unbedingt versteht, aber es ist halt so lieblos. Da denke ich mal, das Techno-Platten machen das so. Also bei Pisse haben die ihre Lyrics, haben die im Internet stehen? Nee. Das ist blöd. Man versteht es halt halber, ich finde es halt trotzdem schwierig. Es ist so, wir haben die Platte gemacht, das war's. Tschüss, weg damit. Lieblos. Da kann ich noch irgendwie ein Textblatt reinlegen oder irgendwas reinlegen wegen mir. 5 Euro, ganz ehrlich. Naja, wenn es nur noch um Musik geht, dann war alles nur ein. Und wenn du die Leute fragst, wie es um ihre Musik steht, sagen die auch, ist mir scheißegal. Das hat mich ja damals an Alpinist so angepisst, dass sie diese mega pathetischen Kindertexte hatten und allen, denen ich gesagt habe, warum ich Alpinist nicht geil finde, wegen diesen Texten, haben gesagt, das ist mir egal, ich höre mir nur die Musik an. Das war so die landläufige Meinung, hatte ich dann den Eindruck. Und das hat mich dann noch mehr in Rage gebracht und meine Wut auf diese Band in unermessliche Höhen getrieben, die völlig irre. Ja, du hast Alpinist. Ich red down drüber, wie kacke ich das fand. Mag sie nicht. Ja. Gut. Dann kann ich jetzt. Dann bringe ich jetzt den Abschluss hier. Der Hass versiegt im Nichts. Okay, es war schön. Ich fand's richtig gut. Gut, es ist auch lang genug jetzt. 1,40. Ja. Ja, 1,5 Stunden ungefähr. Ewig. Leck mich fett. Aber wir hatten ja auch 2 Gäste, von daher ist das doch okay. 3? Also, siehst du dich als Gast? Du bist der Co-Host. Jetzt bin ich der Co-Host. Und ich bin auch Co-Host. Nach deinem Nürnberg-Fremdgang? Da das, tut mir das leid? Nürnberg? Nö, der Thomas ist immer noch ein bisschen angefressen. Wirklich? Na klar, sonst würde das jetzt nicht betonen. Nein, das haben wir letztens schon geredet, dass wir einen Tag vorher telefoniert haben. Du hast mir erzählt, dass du einen Podcast hattest in Nürnberg und ich habe es aber nicht gehört, was gerauscht hat. Ach so. Dann habe ich am nächsten Tag halt gesehen, dass es online gehauen und dachte, was ist denn das jetzt? Dann hast du gesagt, ich habe dich doch am Telefon gesagt. Dann habe ich gesagt, das habe ich nicht verstanden. Na gut. Haben wir es jetzt? Ja, wir haben es. Anbauen, das ist gut. Ihr müsst wirklich, also ich lüge da nicht, Unwound muss man sich echt einfach anhören und da muss man sich ein ganzes Album geben. Das ist ein Rotwein dazu. Erik, wir sind schon weiter. Ist mir scheißegal. Das gleiche sage ich zu Waxwing. Das ist, ja, Waxwing ist auch gut. Die beste Band, die niemand kennt. Ich hab, Laut Pitchfork nicht. Ist sie auch auf Pitchfork jetzt? Hast du doch gesagt. Nee, Unwound. Naja. Waxwing ist die beste Band, die man kennt. Die gibt es jetzt wieder. Ja, ich weiß. Ich glaube, es dauert nicht lange, bis die dann auch dort gefeatured werden. Ja, zu kotzen. Rocky Bottolato ist ja auch mit seinem Solo-Zeug viel, viel bekannter als Waxwing. Ja, aber eigentlich, wie sagt man, unverdienterweise oder sowas? Aber, also nicht ungerecht. Nicht gerechtfertigt. Weil Waxwing war an sich schon besser als viel, viel geiler. Viel, weil viel als geiler. Rocky nur geil ist, wenn die Band mitspielt. Dreckiger und sein Bruder mitspielt. Emotionaler. Das ist schon geil. Wo waren wir jetzt? Beim letzten Song. Wir wollten jetzt eigentlich, ich wollte mich nur noch bedanken, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, neben uns zu sitzen. Ich fand's gut. Ich fand's auch so gut. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Es war super schön. Super schön. Habt ihr noch einen Auftritt? Habt ihr gesagt? Ja. Wir spielen. Wer will erzählen? 23. Wir spielen jetzt, sind nochmal unterwegs im Juni. Nee, ich wollte ja gerade fragen, ob wir nicht mit Chivo Yoga ein Kennis spielen wollen, aber das ist egal für die Leute, die das jetzt hören. Ja, könnte man machen. Ja, wir sind. Also, wenn jemand eine aktuelle aufstrebende Dresdner Power Violence Band buchen möchte, dann. Kasper? Nein, das wird witzig, weil wir sind, machen eine Wochenendtour. Ja. Ende Juni zusammen mit meiner anderen Kapelle, die komplett andere Musik macht. Jon, musst du dazu sagen. Jon. 2 Tage, 1500 Kilometer. Wieso haben wir kein Lied gespielt von Jon? Das wäre gute Werbung gewesen. Wir haben das nicht nötig. Kannst verlinken. Ihr macht das auf Facebook oder so. Ich wollte nämlich niemals Facebook sagen und heute habe ich es gerade 15 Mal gesagt. Das wird witzig, auf alle Fälle Power Violence und Post-Rock zusammen. Zum Beispiel in Bremen spielen wir mit Kreis. Mit dem schönen Yves. Das wird echt geil. 2-mal Post-Rock und 1-mal das totale Geballer. Das wird er besser nie, sonst wird er mich hassen. Das wird witzig. Und das wird cool. Und Chevin hat seinen ersten Berlin-Gig. Chevin hat den ersten Berlin-Gig, ja. Berlin? Ja. Und dann eine Metropole Europas und Ostasiens. Genau. Und endlich haben es auch die Leute in Berlin erkannt, dass die eine Dosis Chevin brauchen. Das macht unser cooler Dude Paul da. Genau. Der Mensch, der vernünftig ist dort. Der Rest hat ja keinen Bock drauf. Das ist ja auch nur ein Zug, obwohl alle in Berlin sind ja zugezogen. Stimmt, auch Paul ist wirklich zugezogen. Das wird gut, da freuen wir uns alle drauf. Okay. Mit Left and Ruins. Und Nervös. Hm. Und Renegades of Punk. Und Jon. Und, Na gut, ihr schickt mir das einfach nochmal. Ich versuche das dann irgendwie in den. Machen wir es online. Online. Da kriegt ihr eh eure Termine her, oder? Also, man hat ja gar keinen eigenen. Ich weiß, im Grunde schon, wo ich spiele, dann lese ich es bei Facebook. Wir spielen in Bremen, Detmold und Berlin an dem Wochenende. Detmold klingt gut. Und vielleicht noch den Tag davor irgendwo anders. Wart ihr nicht schon mal in Bremen? Wir waren schon mal. Geilste Chevin-Konzert ever. Im Expo, im Dispo. Das war der Auftakt zur legendären Triologie. Ne? Stimmt, naja, das war gut. Das war witzig. Aber das war mit Kurt und mit Kurt. Oh. Ja, mein hat die Couch zerstört und Kurt wollte den Hannover aussteigen, weil ich Kurt hätte gern Meth dabei gehabt. Weil es schöner gewesen wäre. Jetzt ist es aber gut. Entschuldigung. Gut. Das können wir rausschneiden. Ja, nee, ich. Zu viel Zeit vor Wicke. Ich habe leider noch Zeit ab dir. Okay. Also ich habe leider nicht so viel. Wir haben mal den Trick bekommen, dass man muss tief durchatmen und sich an so einen Sehnsuchtsort wünschen. Da trägt man alles und kommt wieder runter schon. Das ist eine Lüge. Ich hasse Alpinist. Mir fällt Bus halt nicht. Aber ich mag Dendemann, weil das habe ich früher im Schulbus, diese 1-2-CD. Ich habe diese 1-2 magst du ja, aber. Diese 1-2-CD habe ich milliardenfach gehört auf meinem Discman, den ich total stolz wie Bolle zu Weihnachten mal irgendwann bekommen habe. Immer im Schulbus, morgens hin, abends, nachmittags zurück. Abends, so als 16 Stunden Schule. Ich habe doch keine Ganztagsschule. Du musst die Kohlen selber in die Heizung schippen. So war das in den 90ern. Nee, und der Typ, da hat mich der Max nämlich drauf gebracht, dass er neue Sachen gemacht hat. Und das ist sein neuestes Album von 2011. Das Intro oder das erste Lied, und das heißt Nest Talker. Also dann, das hören wir dann gleich. Und jetzt sage ich Tschüss. Tschüss. Tschüss, war sehr schön. Tut mir leid, dass ich hier betrunken bin. Okay, bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt's noch Showgaze. Das macht nur lustig auch. Das war gemein. Von dem mit den Geschichten, mit den richtigen Themen. Hey, bei dem Zuhause stapeln sich die Ideen. Und in seinem Nest hat das richtig bequem. Ja, denn der hockt da seit geraumer Zeit. Und es erfüllt sich, bis kaum ein Traum mehr bleibt. Vom Pech geächtet, vom Glück verfolgt. Hat er von der Sahnetorte nur ein Stück gewollt. Der erste und letztgeborene Chefrocker. Der fast schon festgefrorene Nesthocker. Zog sich zurück wie uns am Geheimratzecken. Häuslicher drauf als verdammte Weinbergschnecken. Zwei Dekaden lang so treu geblieben. Doch ich zeig aus, muss mich endlich neu verlieben. Wir treiben doch alle auf einem Floß. Der Nesthocker lässt locker. Leine los, ich check aus, wenn auch spät. Ich sag goodbye, Parasitenhotel. Ich muss raus, solang's geht. Oh Gott, die Zeit, die verging viel zu schnell. Dieses Haus ist kein Heim. Ja, ich muss los, nix hält mich mehr hier. Denn es tocker, es locker und macht sich frei. Ich sag hallo, weite Welt, wie geht's dir? Vielleicht hab ich vom Leben ja auch nix begriffen. Es war ein Wunschkonzert mit ein paar Tricks und Kniffen. Doch ich weiß das, was ich weiß, das weiß ich. Und mein altes Haus, dir ne dicke Eisschicht. Für manche ein Mieter hat sich's nie gelohnt. Es wird kein Heim, wo keine Liebe wohnt. Doch ich hab viel gekriegt, Loch und Löcher. Nein, mein Amor hat kein Loch im Köcher. Irgendwann treffen mich wieder seine Pfeile. Bis dahin guck ich mal, mach mir lieber keine Eile. Denn egal wie normal oder bekloppt du bist, egal was du privat oder in deinem Job vermisst, bleib Optimist, geh mal raus ohne Schirm. Es wird echt super gegen's Klaustrophobien. Ich meine ja nur, es wäre wert mal auszuprobieren. Denn manche von uns können sich auch zu Hause verlieren. Ich check auf. Wenn auch spät, ich sag goodbye, Parasitenhotel. Ich muss raus, solang's geht. Oh Gott, die Zeit, die verging viel zu schnell. Dieses Haus ist kein Heim. Ja, ich muss los, nichts hält mich mehr hier. Denn es docker ist locker und macht sich frei. Ich sag hallo, weite Welt, wie geht's dir? Ich sag mal so, ja, das kann's gewesen sein. Ich hinterlass das Haus gerockt auf Besen rein. Denn die halbe Miete sind die Nebenkosten. Da kann die alte Liebe um ihr Leben rosten. Der Rahmen war zu klein und leider viel zu eng. Ich pass partout nicht rein und neige ihn zu sprengen. Also tausche ich meinen neuen Ghetto-Blaster gegen die Freiheit in der alte Stratocaster. Ich check aus, wenn auch spät. Ich sag goodbye, Parasitenhotel. Ich muss raus, solang's geht. Oh Gott, die Zeit, die verging viel zu schnell. Dieses Haus ist kein Heim. Ja, ich muss los, nichts hält mich mehr hier. Denn es dockert, es locker und macht sich frei. Ich sag hallo, weite Welt, wie geht's dir? Schmeiß dir nur hoch, wenn's dir genauso geht. Stampf mit dem Fuß, bis das Haus hier bebt. In der Nase nach ist der nach draußen Weg. Los, Nesthocker, heute wird sich rausgelebt. Schmeiß die Hände hoch, wenn's dir genauso geht. Stampf mit dem Fuß, bis das Haus hier bebt. Ja, ja komm, ich zeig dir, wo es nach draußen geht. Los, Nesthocker, heute wird sich rausgelebt.